Herzlich willkommen zur Jugend von heute. Das ist heute tatsächlich unsere erste Folge, also freut uns, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Heute dabei sind der Frederik, hi. Der Silas, hi. Und ich, der Emil. Und heute dachten wir uns, passend zu unserem Namen, reden wir mal über die Jugend von heute und dabei vor allem über die Probleme und Aufgaben von dieser Generation. Ja. Ja, natürlich muss man, legen wir natürlich einen Wert darauf, den Vergleich mit anderen Generationen zu machen und vor allem eben auch, was auf uns zukommt im Vergleich zu dem, was auf die zukommt. Also inwiefern unsere Aufgabe sich von deren unterscheidet. Und da würde ich vor allem mal fragen euch, was kommt dann auf unsere Generation zu? Also ich denke, eins der größten Probleme unserer Generation wird der Klimawandel sein. Wir sind eigentlich die erste Generation, die wirklich unter den Folgen leiden wird. Sieht Trump anders. Ja, der ist aber auch in 10 Jahren tot, ne? Eben, das ist nämlich das Problem. Die Generationssolidarität stimmt einfach nicht in Deutschland und allgemein auf der Welt. Müsst ihr mir zustimmen? Eindeutig. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Belege bitte, ich will belegen. Naja, im Klimawandel merkt man das ja ganz gut eigentlich. Also, es wurde sehr spät angefangen, was zu machen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Motivation so ein bisschen fehlt. In manchen Staaten. Diesbezüglich, denke ich, muss man aber auch sagen, dass der Klimawandel ein sehr, sehr abstraktes Problem ist. Also man kann sich momentan nur sehr schwer vorstellen, was tatsächlich die Folgen sein werden, wie sich das auf das Leben von Leuten direkt auswirkt, anders als zum Beispiel damals beim Ozonloch. Damals hieß es, wurde direkt gesagt, ja, wenn ihr diese Produkte benutzt, dann ist es schlecht für das Klima, dann entsteht das Ozonloch und ihr bekommt alle Krebs. Ja. Aber man merkt es auch trotzdem schon, also in den Wechsel vom Wetter und Temperatur und all sowas. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass konkrete Lösungsvorschläge geliefert wurden. Und die kann man für den Klimawandel einfach kaum... Ja, aber die sind sehr weitgreifend. Und auch sehr tief in den Alltag eingreifend. Zum Beispiel, wenn du... Ja, wir streichen jetzt FCKW aus den Sprühdosen. So war es ja beim Ozonloch. Das ist halt machbar. Und auch, und ich meine, ja, fahrt weniger Auto, das ist halt schwer umsetzbar, würde ich jetzt mal behaupten. Oder CO2 generell. Nein, das Ziel sollte ja nicht sein, weniger Auto zu fahren. Es sollte ja einfach darum gehen, dass man den Lebensstil so wenig wie möglich verändert und gleichzeitig eben die... Ja, und das gibt's halt nicht. Wie willst du das für den Klimawandel machen? Naja, also den Umstieg auf erneuerbare Energien, den Umstieg auf Elektrofahrzeuge und all sowas. Es gibt ja die Energiewende. Daran kann aber eine Einzelperson nur sehr wenig ändern. Also da kann jetzt ein großes Unternehmen oder ein großer Unternehmer kann hergehen und sagen, ja, ich stelle meine Firma komplett um. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Verantwortung da bei dem Volk liegt, sondern eben eher bei der Regierung oder eben bei den Unternehmen und all sowas. Ja, aber... Die Regierung tun vieles, halt auch, aber sie... Ich meine, bei sowas wie, wenn man jetzt mal so... Autobranche. Das hat ja auch viel mit dem Klimawandel zu tun. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, ich will jetzt nicht so anti wirken, aber es ist halt schon so, dass Lobbyismus ist in Deutschland nicht vorhanden. Das ist schon ein Problem, genau. könnte man fast sagen. Also und das hat natürlich auch Auswirkungen auf sowas wie, also ich meine, wenn jetzt mal irgend so ein Politiker dahergehen würde und sagen würde, ja, wir verbieten jetzt alle Autos außer Elektroautos. Nein, das ist aber auch sehr radikal. Das war doch ja nur ein Beispiel. Aber auf lange Sicht ist das eine Maßnahme, die getroffen werden muss. Ja. Aber das würde halt kaum passieren. Also, wegen den Lobbyisten. Ich würde jetzt aber nicht bei den Lobbyisten suchen, weil Lobbyismus ist ja an sich auch gut. Also es geht ja darum, dass eben die Interessen der Wirtschaft vertreten werden. Lass mich ausreden, bitte. Die Interessen Nein, Emil, das kannst du echt nicht sagen. Doch, Lobbyismus ist ein wichtiger Bestandteil einer Demokratie, weil Lobbyismus ist ja nicht nur, dass eine Wirtschaftslobby ankommen kann und sagen kann, ja, wir möchten, dass das und das passiert, sondern auch, dass, was weiß ich, ein Sportverein zur Regierung gehen kann und sagen kann, wir möchten, dass dieser Sport stärker gefördert wird von der Regierung. Ja, oder Gewerkschaften und all sowas. Genau. Das Problem ist, dass... das ist wieder so ein Ding, dass Lobbyisten, das kann nicht jeder in den Bundestag Lobbyisten schicken. Deswegen ist wieder da eine Chancenungleichheit und auch nicht jeder kann in der Form dann auf die Demokratie Einfluss nehmen. Was willst du denn? Ja, das stimmt natürlich, aber inwiefern hat das denn jetzt was damit zu tun, dass eben die Automobillobby jetzt sonst den Klimawandel so kaputt macht? Oder den Wandel hin zu erneuerbaren Energien? Also wo siehst du da den Zusammenhang? Hä? Also ich finde, der Zusammenhang ist offenkundig. Ja, aber wo siehst du jetzt das Problem in Bezug auf den Klimawandel? Der Zusammenhang ist ganz einfach, dass es für die Automobilindustrie, zumindest momentan, noch einen deutlich größeren Markt im Bereich der Benzin- oder Verbrennungsmotorautos gibt und deshalb einfach das Interesse für sie immer noch dort liegt und sie deshalb keine Energiewende im Bereich der Automobilindustrie haben wollen. Aber in meinen Augen ist es falsch, dann die Lobby dafür verantwortlich zu machen, weil es ist natürlich logisch, jetzt konkret die Automobillobby, an sich würde ich nämlich sagen, dass es ist ja im Interesse der Wirtschaft und vor allem halt der Automobilbranche, dass man eben bei fossilen Brennstoffen bleibt, weil sie günstiger sind. Und natürlich ist es deren Interesse, aber nicht gut für die Umwelt. Klar, aber da muss doch die Regierung... Und es ist dann das Problem, dass diese Lobbyisten halt so einen großen Einfluss auf die Politik haben. Aber es ist nun mal die wirtschaftsstärkste Branche in Deutschland, die Automobilbranche, und wenn man die eben dann so verkrault, dann ist natürlich logisch, dass dann die Wirtschaft total abflacht in Deutschland. Deswegen ist es in meinen Augen einfach falsch, die Lobby dafür zu blamen. Zu blamen. Cool, man sollte nun mal eher sagen, es attraktiver machen für die Automobilbranche, selber hin zu Elektroautos zu wechseln, indem man irgendwelche Prämien und sowas oder es einfach subventioniert oder all sowas. Das wird's ja schon. Ja, aber dann ist es auch gut. Man merkt ja auch schon, dass alle deutschen großen Automarken stellen schon Elektroautos her. Ja, aber wenn du so denkst, dass es gut, dass Lobbyismus gut ist, ich weiß schon, dass Lobbyismus gut ist, wenn du sonst die Wirtschaft verkraulst, ja, dann wirst du ja gar nichts in der Politik erreichen, was irgendwie gegen ein Interesse von irgendeinem Unternehmen spricht. Nein, klar. Das ist das Problem. Da muss ja auch das ist ja genau das Problem vom Lobbyismus. Da muss doch den schmalen Pfad finden, zwischen dem Interesse der allgemeinen Umwelt und des Volkes und eben dem Interesse der Wirtschaft und sowas. Da muss man den Pfad zwischen finden und da muss eben, das ist ja die Aufgabe der Politik, dass man eben möglichst das Volk zufriedenstellt und die Wirtschaft. Ja, das Problem ist in Deutschland, dass der Lobbyismus meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, zu viel Einfluss hat, dass der schmale Grat, von dem du sprichst, nicht gefunden wird. Das kann schon sein, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht unser Thema direkt. Ja, okay. Back to topic, würde ich mal sagen. Können wir auch nochmal drüber reden, Lobbyismus. Nächster Podcast, übernächster, was weiß ich. Okay, Emil, back to topic, hau mal was raus. Sondern eben heute, dass die Menschen heute, die Generation, die jetzt eben aktuell arbeitet und Regierung macht und all sowas, dass die sich nicht wirklich verantwortlich fühlen für den Klimawandel, für den anstehenden. Da sehe ich nur das Problem. Weil der geht sehr schleppend voran, würde ich sagen. Also der Kampf gegen den Klimawandel geht sehr schleppend voran. Ich würde sagen, es steht komplett außer Frage, welche Generationen für den Klimawandel verantwortlich sind. Alle, würde ich sagen, alle. Also wir sollten jetzt nicht sagen, wir als junge Generation sagen, ja, wir sind ja schon geboren, da gab es schon Klimawandel und sowas. Die sind ja trotzdem verantwortlich. Also wir sollten zumindest dafür verantwortlich fühlen. Ja. Ja. Ja, schon zum Teil, aber ich denke, wir sind eigentlich so ziemlich die einzige Generation, die wirklich komplett sich gegen den Klimawandel stellen kann, die komplett sagen kann, ja, wir steigen auf erneuerbare Energien und so weiter um und wir stoppen den Klimawandel. Aber denkst du, dass die Bereitschaft dafür da ist? Nicht wirklich momentan. Sehe ich nicht genauso. Also zumindest die Bereitschaft, den eigenen Lebensstil komplett umzuändern, ist nicht da. Ja, und das liegt wieder an der Jugend von heute. Könnte man jetzt sagen. Ich würde nicht sagen, Doch, ich würde auf jeden Fall sagen, dass in der Jugend von heute die Bereitschaft fehlt. Also ich meine, kennt ihr irgendjemanden, der jetzt sagt, ich recycle oder sowas? Also, und das ist jetzt nicht mal, das jetzt nicht mal irgendwie von seinen Eltern oder so jetzt so wirklich eingetrichtert bekommt, sondern der jetzt frei von sich aus sagt, ja, ich recycle oder ich fahre Fahrrad anstatt Bus oder also was. Und also, das jetzt auch nur sagt, um wirklich jetzt eben, es gibt ja kaum so Leute. Ich denke, die Bereitschaft fehlt. Doch, da hat eben recht, die also es gibt Bereitschaft viele, fehlt. Aber es gibt auch, ja, also es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Ich denke, Emil, du hast schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt und zwar von Eltern eingetrichtert. Ich denke einfach, ein Großteil unserer Generation ist einfach noch zu jung, um wirklich selber schon die bewusste Entscheidung zu treffen und sich quasi gegen den Mainstream zu richten, um dann halt wirklich gegen den Klimawandel was zu machen. Also würdest du sagen, die Jugend von heute sind die Erwachsenen von gestern? Nein, ich würde sagen, die Jugend von heute ist sehr stark beeinflusst von den Erwachsenen. Von gestern. Ja, aber aber das ist ja im Prinzip das, was er sagt, weil die Jugend von heute ist ja sind ja die Erwachsenen von gestern, weil sie eben die gleichen Werte teilen wegen Erziehung und all sowas, oder? Ja. Das ist ja deine Aussage. Ja. Also nein, ich würde Aussage sagen, von FAZ.net, sorry. Oder Aussage von FAZ.net. Ich würde sagen, die Jugend von heute ist noch zu jung, um wirklich ihre eigenen Werte zu entwickeln. Also für wen würdest du, das müssen wir eigentlich mal differenzieren, wen würdest du denn in die Jugend von heute mit reinziehen? Also wir, wir sind so 17, ja, 18. Ja, 17, 18. Ja, und ich würde irgendwie quasi an der Schwelle zum Erwachsenen werden, also so bei 18, 19 Jahren würde ich jetzt erstmal für uns die Grenze ziehen. Also über die Obergrenze. Heute. Genau. Ja. Ich würde einfach sagen, die Leute, die eben... Ich würde tatsächlich ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, die Leute, die sich noch bilden lassen, sind so die Jugend. Also jetzt, ich meine, so Studenten würde ich tatsächlich auch noch so dazu zählen eigentlich an sich, weil ich da eben auch unterscheide zwischen Leuten, die studieren und zwischen Leuten, die irgendwie im Berufsleben sind und sowas. Da ist für die, ist in meinen Augen halt der Unterschied, der wichtig, auch im Lifestyle und all sowas. Im Lifestyle. Ja, das stimmt schon. Und das sind halt im Prinzip alles auch noch Bereiche, die sehr stark von anderen Generationen beeinflusst werden, als ja, Schüler. Von unserer Elterngeneration. Das kann ich auch sagen, dass diese Generation eben nämlich auch Verantwortung trägt, weil sie müssen eben unsere Generation so weit prägen, dass wir eine Bereitschaft dazu entwickeln, eben eigene Interessen hinter die der Allgemeinheit zu stellen oder der Umwelt, also der Erde und all sowas. Ja, also man muss, denke ich, aber auch sagen, diese Generation hat schon ein wenig was getan. Wir kennen uns ja aus der Schule, da hat man schon mehrfach ein bisschen über den Klimawandel geredet. Klar, ja. Das ist, glaube ich, auch im Lehrplan inzwischen. Genau, es ist im Lehrplan. Das heißt, die Generation... bei uns in Hessen. Ja, das heißt... nochmal schnell Infos bei uns gedroppt. Das heißt, im Prinzip die Generation über uns, unsere Elterngeneration, hat schon dafür gesorgt, zumindest ein bisschen, dass wir darüber informiert werden und aufgeklärt werden. Ja, klar. Also, ich würde schon sagen, also, wenn du jetzt mal auf die Straße gehst, ich würde sagen, also, jeder weiß, was der Klimawandel ist und was er für Auswirkungen hat. Würde ich jetzt mal behaupten einfach. Also, klar. Ja, klar. Und ich würde auch sagen, dass jeder weiß, wie man dagegen vorzugehen hat. Ja. Also, wie man dagegen vorgehen kann. Was die Ursache ist und wie man ihn... Genau, wie man das bekämpft. Ja, aber warum wird da nichts gemacht? Also es wird natürlich, man kann jetzt nicht sagen, es wird nichts gemacht. Nein, das kann man auf gar keinen Fall sagen. Aber ich denke, einfach... Es wird einfach zu wenig gemacht. Ja, weil die wirklich effektiven Maßnahmen, die eine Privatperson ergreifen kann... Die greifen erstens viel zu tief in den Alltag rein und zweitens sind die Handlungen von einer Person, wie vorhin schon gesagt, auf den Klimawandel halt nicht so ausschlagend. Das ist aber dann halt die falsche Einstellung, weil man sollte ja eigentlich Einstellung haben... Ja, klar. Das ist ja auch die Einstellung von den Nichtwählern. So, ja, meine Stimme kann eh nichts, aber das ist ja auch falsch. Aber wenn halt jeder so denkt, dann wird man halt nie irgendwas erreichen als Gemeinschaft. Ja, klar. Deswegen muss man sich eben auch selbst immer noch verpflichtet fühlen. Und ich denke, dass das nicht so wirklich angekommen ist bei den Menschen. Dass man jetzt eben, es fängt halt immer beim Einzelnen an. Das ist ja immer so. Genau, das ist so. Aber ich denke halt, für viele ist der Schritt, den sie machen müssen, zu groß. Also wenn ich jetzt wirklich den Klimawandel verlangsamen oder verhindern möchte als Einzelperson, dann muss ich im Prinzip anfangen, mich komplett vegetarisch bis vegan zu ernähren. Klar. Ich muss mein Haus komplett neu aufbauen, meine Wohnung. Ich muss darauf achten, dass das alles perfekt isoliert ist. Ich muss mich bei meinem Stromversorger erkundigen, ob ich Ökostrom bekomme. Ich muss komplett aufhören, mit meinem Auto zu fahren. Selbst wenn ich ein Elektroauto habe, muss ich eigentlich dafür sorgen, dass ich auch komplett dieses Auto mit Ökostrom versorge, weil ansonsten habe ich keinen Vorteil gegenüber jemandem, der ein Benzinauto zum Beispiel fährt. Aber du übertreibst jetzt in meinen Augen ein bisschen. Also ich will jetzt nicht so viel jetzt dem Einzelnen zumuten, sondern eher sagen eben, dass man darauf achtet, welche Produkte man kauft und wo man Sachen konsumiert und all sowas. Und jetzt nicht eben das komplette Haus irgendwie neu aufbauen und irgendwie all sowas. Also ich würde jetzt eher sagen, dass da eben dann die Unternehmen angreifen sollen. Also du weißt, was ich meine, oder? Also, ja, das mit dem Haus ist vermutlich ein bisschen übertrieben, aber sich vegetarisch oder vegan zu ernähren ist, denke ich, einer der wichtigsten Schritte, den eine Privatperson machen kann. Ernährst du dich vegan? Nein. Warum? Ja, guck. Und da? Ja, es ist absolut scheiße. Also ich mach's auch nicht, sorry. Aber. Es ist absolut scheiße, dass wir uns alle nicht vegetarisch oder vegan ernähren. Ja, wir müssten es eigentlich. Wir müssten es eigentlich man machen. Man muss zumindest mal darauf achten, was ja, für Fleisch man natürlich, ist. Ich bin jetzt auch nicht so. Nein. Also ich esse wirklich sehr gerne Fleisch. Ja. Und das kann ich jetzt auch nicht. Da kann ich jetzt auch nichts gegen sagen, aber man sollte halt wirklich auf seinen Fleischkonsum achten. Hier Bildungsauftrag erfüllt. Aber ja. Ja, es ist halt tatsächlich so, dass Methan und der CO2-Ausstoß bei der Fleischproduktion, die sich ja auch noch zurückzieht bis über die Pflanzenproduktion, Futterpflanzenproduktion, das ist einfach ein sehr großer Anteil an dem Treibhausgasausstoß, den wir heutzutage haben und den müssen wir eigentlich reduzieren. Ja. Ja, okay, also wir sind jetzt, also es ist ein gutes Endstatement. Ich finde, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Jugend von heute. Nein, auf gar keinen Fall sind wir denn abgedriftet. Wir haben ja darüber geredet. Wir sind jetzt voll beim Klimawandel. Nein, wir haben doch darüber geredet, wie Jugend von heute auch im Speziellen jetzt ja, was okay. geht mit dem Klimawandel. Dann beleuchten wir jetzt mal einen anderen Aspekt. Ich würde jetzt nämlich wie Fredrik sagen, dass das nämlich eins der Kernaufgaben von der Jugend von heute ja, ist. Okay. Der Kampf ja, gegen das kann man echt, ja, das kann man sagen. Und ich würde auch sagen, dass es fast schon eins der größten Themen ist, weil an sich würde ich, also ich habe noch ein paar andere Punkte, aber an sich würde ich tatsächlich sagen, dass der Klimawandel die größte Herausforderung ist, die der Jugend von heute eben vorgesetzt wurde. Ja, das kann man echt so sagen. Natürlich, es gibt momentan noch andere große Probleme wie Weltfrieden zum Beispiel. Terrorismus. Ja. Aber ja, also. Wobei momentan ist ja Terrorismus eigentlich noch ein Problem der älteren Generation. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Hoffen wir mal, dass nicht auch unser Problem. Genau, hoffentlich ja. das. Also natürlich ist gerade auch unser, es betrifft uns auch, aber. Ja, aber wir sind nicht die was dagegen machen können. Wir. Ja, das will ich jetzt. Ja, man kann immer was machen. Was willst du gegen Terrorismus also, unternehmen? Also, ich denke eigentlich, man könnte fast so weit gehen und sagen, wir müssen Terrorismus fast ein bisschen unterstützen und quasi die Elterngeneration davon abhalten, unsere Freiheiten zu weit einzuschränken. Ah, ich weiß, was du meinst. Also jetzt gerade hat wieder die britische Premierministerin angekündigt, dass sie die Netzneutralität einschränken möchte, um halt den Kampf gegen den Terrorismus zu fördern. Wenn ich da einhaken darf, also Frederik sagt jetzt, glaube ich, dass wir darauf achten müssen, dass die jetzige Generation, die jetzt an der Macht ist, eben nicht unsere Rechte so weit einschränkt, nur für den Kampf gegen Terrorismus. Und ja, okay. So. Ja. Okay, bitte. Ja, das kann genau, und das wollte ich ein bisschen radikal ausdrücken. du wolltest provozieren. Genau. Okay. Ja, und schön, dass ihr so ein bisschen mit dem Papier. Okay, also ja. Also ich denke, es ist auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste. Ja, dass wir darauf achten, unsere Rechte wirklich beizubehalten, dass wir Netzneutralität behalten können und auch darauf achten, dass unsere Demokratie nicht zu einem Überwachungsstaat wird. Ja, ja, wo klar. wir auf dem besten Weg dazu momentan sind, zumindest in manchen Ländern. Okay, also ja, dann ich gehe jetzt nochmal zurück zur Jugend von heute, weil es gibt auch noch viele andere Aspekte, die man da beleuchten kann. Natürlich, ja, wichtiges Thema, Klimawandel. Gut. Gehen wir mal... Ich war gerade beim Terrorismus. Ja, nein. Ja, sorry. Ja, dann halt Terrorismus. Ja, bitte, rede. Also, was man noch so ganz grundsätzlich mal besprechen könnte. Man kann die Meinung vertreten, ja, ich finde es einfach scheiße, dass man sagt, ja, die Jugend von heute packt uns doch nicht, klassifiziert uns doch nicht alle so. Wir sind doch alle anders. Würdet ihr da zustimmen? Ja. Ich würde aber auch sagen, man darf überhaupt, also so gut wie niemanden klassifizieren. Man darf nicht sagen, die Islamisten, die ja, klar. Angehörigen dieser Religion. Ich sehe halt das Problem, also nicht wirklich das Problem, aber was eben dahinter steht, ist nun mal, dass die aktuelle Jugend komplett anders ist als die von vor 30 Jahren oder sowas. Weil durch moderne Medien und all solche Sachen eben komplett andere Kulturen entstanden sind und komplett andere Interessen. Ja, ja. Und deswegen hat sich diese Redewendung mal eingebürgert, würde ich sagen. Und da sollte man jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Also natürlich das Vertrauen fehlt, würde ich sagen, in die Jugend von heute. Ich denke, wenn man sich manche Teile der Jugend von heute anguckt, ist es ganz klar, dass das Vertrauen fehlt. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, was teilweise auf YouTube hochgeladen wird und was dort sehr viel Aufmerksamkeit genießt, dann muss man sich fragen, wie kann sowas sein? Wie kann die Jugend von heute sowas unterstützen? Ja. Da muss man aber auch gleichzeitig darauf achten, dass eine mindestens genauso große Zahl von Jugendlichen sich dem entgegenstellt und sagt, wir wollen solche Inhalte nicht auf YouTube haben. Aber ich würde sagen, dass eben der Teil, der dagegen ist, gegen irgendwelche fraglichen Werte und irgendwelche fraglichen Einstellungen, ist eben eher der, der stiller ist, würde ich sagen. Weil natürlich, wenn man irgendwie gegen das System ist, dann ist man immer lauter. Also. Und deswegen ist ja immer die Minderheit, die dann eben so heraussticht. Und die ist dann eben auch die dann die älteren Leute sehen und dann sagen, ja, die Jugend von heute. Ja, und ja, ich... Also, man... Ja, sag du. Ich denke halt auch, dass einige der Leute, die quasi gegen diese fraglichen Inhalte in den sozialen Medien sind, dass die sich auch noch um andere Themen kümmern, als nur um das. Die sich zum Beispiel auch mal Gedanken über den Klimawandel und auch über unsere gesellschaftliche Struktur Gedanken machen und dazu dann halt noch eine Meinung bilden. Jetzt darfst du sie das. Ja, also würdet ihr sagen, dass die Jugend von heute, also dieser Ausdruck, also der hat schon einen gehässigen Unterton, oder? Auf jeden Fall. Also so ein, auch natürlich, natürlich einen, na, wie heißt es jetzt? Natürlich. Lass die Zeit. Natürlich einen klassifizierenden, wollte ich sagen, einen klassifizierenden Unterton, aber auch einen kritisierenden Unterton. Würdet ihr ja, ich denke, das ist auch... Das ist so, ich würde sagen, wenn man, also das würde ich jetzt nochmal so als grundlegendes, zum grundlegenden Verständnis, das ist so. Absolut, ich meine, das merkt man ja auch daran, in welchem Kontext eben das benutzt ja, wird. Ja, klar. Also wenn irgendwo irgendwas Fragwürdiges passiert, irgendwie, weiß nicht, irgendwann baut ein Unfall mit einem Fahrradfahrer oder sowas und was weiß ich, irgendwie so, dann sagt irgendjemand, der vielleicht schon älter ist und sowas, sagt dann, oh, die Jugend von heute. Ja, ja. Oder und, klar, schaut euch einfach mal, geht einfach mal auf Twitter, @diejugendvonh, just saying. Da ist unser Titelbild ein schönes Zitat, das liest der Frederik jetzt mal kurz vor. Das ist von Sokrates. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Genau, ja, da, ich würde sagen, da haben wir es einfach schon. Da wurde es einfach schon, dieses Sprichwort oder dieser Ausdruck wurde einfach schon durch Sokrates schon geprägt einfach und in die Welt gesetzt. Und ich denke, dieser Ausdruck hat auch schon immer eine, zumindest aus der Sicht der erwachsenen Generation, eine gewisse Berechtigung, weil die Jugend ist eigentlich immer näher an den neuen Technologien, an neuen gesellschaftlichen Strömungen dran. Und also sie ist ja meistens der Ursprung auch von neuen gesellschaftlichen Strömungen eigentlich. Genau. Und das ist halt aus der Sicht der Erwachsenen immer ein bisschen verpönt. Also ja, klar. Also ich würde auch nochmal sagen, die Jugend von heute, das ist natürlich wirklich Also natürlich, das ist einfach, ja, ich meine, es sind, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche es in Deutschland gibt. Emil ist unser Faktenmensch, der kann jetzt gleich mal gucken, wie viele Jugendliche es in Deutschland gibt. Auf jeden Fall, man kann die halt einfach nicht so in eine Kiste, weil ich sag immer, ja, also ich würde sagen, unsere Jugend von, also die Jugend von heute ist eher linksgerichtet. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich mich wahrscheinlich mit solchen Leuten umgeben habe. Deswegen kann man halt einfach ganz schwer sagen, kann man das halt, wie gesagt, schon ganz schlecht klassifizieren. Da hast du vermutlich recht, dass die Aussage daherkommt, aber andererseits denke ich, kann man trotzdem sagen, dass die Jugend von heute linksgerichtet ist, eher linksgerichtet, weil ich einfach denke, dass sich mit jeder Generation die politische Ausrichtung immer weiter nach links verschiebt. Also, ja, klar. Also jetzt so ja. Im Durchschnitt gesehen. Natürlich gab es mal ein paar Einbrüche, zum Beispiel in den 1930er Jahren. Ich würde aber tatsächlich anfangen und sagen, da war man halt so rechts, so weit rechts, wie es eigentlich in der also Geschichte noch nie war. Deine These ist, dass... Sorry. Und, ja, nur ganz nein, kurz. Nee. Ja, sag du das. Dann, da war man halt so weit rechts, wie man es eigentlich noch nie war. Und jetzt hat man sich seitdem immer weiter nach links bewegt. Also du sagst, ja, jede neue sagen. Generation wird immer links. Genau. Linkse. Also, und, ja. Immer mehr linksgerichtet. Ja, also die aber Tendenz geht eigentlich immer nach links. Ich meine, wir haben ja, aber wie gesagt, es liegt wahrscheinlich daran, dass du dich halt mit solch... mit linken Leuten umgibst. Wenn du dir mal anguckst, wir haben angefangen, sagen wir jetzt einfach mal im Mittelalter, ja, da waren wir relativ weit rechts, ja, wir hatten einzelne Herrscher, die über den Rest vom Volk geherrscht haben, die keine Freiheiten hatten, die dann auch Gesellschaftsgruppen diskriminiert haben. Und dann haben wir uns immer weiter nach links bewegt, ja, es wurden Demokratien eingeführt. Alle Leute haben Rechte bekommen. Okay, dann gab es halt einmal, zumindest in Deutschland, eine Gegenströmung, die uns dann halt nochmal nach ganz rechts katapultiert hat. Aber abgesehen davon haben wir uns eigentlich immer weiter nach links bewegt. Und das ist eigentlich in jedem Staat so. Jetzt ist halt die Frage, also, ich mach das jetzt mal anhand des Brexit-Ergebnisses. Weil, also, da war es ja auch so, die Alten haben entschieden, also waren viel mehr dafür, aus der EU auszutreten. Also ich denke, jeder weiß, was der Brexit ist. Das erkläre ich jetzt ganz sicher nicht, sondern, ja, egal. Auf jeden Fall, die Alten haben halt viel mehr dafür, jetzt ist, also ihr wisst, was ich meine, die Alten haben viel mehr für den Austritt aus der EU gestimmt, im Gegensatz zu den Jungen, die haben eher für den Verbleib, also waren eher Europa gerichtet, somit auch eher links gerichtet, sage ich jetzt einfach mal. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen pauschalisiert, aber jetzt einfach mal als Beispiel. Ist es jetzt so, dass in, was weiß ich, in 50 Jahren, wenn wir dann älter sind, das Ergebnis genauso ausfallen würde, oder dass wir, die heute jung sind, dann im Alter auch wieder immer noch links sind, oder ändert sich das über die Zeit? Werden wir immer, keine Ahnung, werden wir immer, ja, rechter. Also, mit der Zeit. Also, ich finde es interessant. Sagt jetzt einmal, dass es interessant ist, weil das finde ich. Ja, es ist ganz schön interessant. Aber das Ding ist, dass die EU ist ja noch nicht so alt. Die gibt es ja noch nicht so lange an sich. Und wenn wir jetzt, während wir aufwachsen und während wir alt werden, wenn sich etwas Neues entwickelt, dann denke ich auch, dass wir dem gegenüber auf jeden Fall kritischer gegenüberstehen als etwas, das wir schon seit Ewigkeiten kennen, seit wir halt geboren sind. Okay, ja, okay. Deswegen, also aber das ist ja gar nicht die Kern... Ja, okay, na, das kann man... Aber doch, das musst du ja beachten. Ja, das bezieht sich jetzt auf mein Beispiel, den Brexit. Aber ich meine es ja generell. Zum Beispiel, wenn du jetzt an die AfD denkst, dann denke ich an so einen alten... Genau. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Genau, also ich würde sagen, man kann erstmal in den Spruch bringen, eigentlich wer mit 20 nicht noch kein Kommunist war, hat kein Herz, und wer mit 30 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Ja, genau. Ja, das stimmt es. Ich würde sagen, nein, nicht wirklich. Also der Spruch stimmt also nicht. Also du denkst, dass wir in 50 Jahren immer noch relativ links sind. Vom heutigen politischen Spektrum aus gesehen, ja. Also du denkst, das politische Spektrum sich immer weiter nach links... Genau, ich würde sagen, das politische Spektrum verschiebt sich weiter nach links. Mhm. Im Prinzip sind wir, wenn wir erwachsen sind, vermutlich eher zentral oder rechts gerichtet, fast schon. Und die nächste Generation, die nächste Jugend, ist wieder sehr weit links. Ja, und woran liegt das? Einfach daran, dass junge Leute näher an der Innovation dran sind und die Innovation meistens mehr Freiheiten und so weiter fordert. Junge Leute sind auch noch nicht so voreingenommen. Die sind noch, die sind noch jung. Die lernen. Ah, die junge lernen, Leute sind noch jung. Die lernen noch alles neu und deswegen haben sie noch keinen. Die bilden sich ja alle Meinungen neu. Und deswegen sind sie noch nicht auf, so verkrampft auf etwas. Okay, weißt du jetzt, hast du jetzt meine Erfahrung gebracht, wie viele Jugendliche es in Deutschland gibt? Ja. Also. Ja, ich gebe mir noch, ich muss noch rechnen. Wobei, Silas, was mir bei deiner Statistik noch eingefallen ist. Ich habe jetzt vor kurzem eine Statistik gesehen, die Wahlbeteiligung zwischen jungen Generationen und älteren Generationen quasi gegenübergestellt hat. Und dabei war im Prinzip das einzige Land, bei dem die bis 24-Jährigen eine höhere Wahlbeteiligung hatten als die 25- bis 50-Jährigen, war Korea, also Südkorea. Und das einzige Land, bei dem die Wahlbeteiligung gleich hoch war, war Belgien. Und ich glaube, bei Deutschland hatten die bis 24-Jährigen nur eine 80-prozentige Wahlbeteiligung von der 25- bis 50-Jährigen. Ja, okay. Und gerade in Großbritannien war es die niedrigste aller OECD-Staaten, was vermutlich darauf hinweist, dass in Großbritannien auch nur vielleicht die linksgerichteten Leute wirklich wählen gehen, dass sich nur die linksgerichteten Leute, Jugendlichen zumindest, engagieren in der Politik. Sorry, ich werde gerade angerufen. Alles geht auseinander. Ja, egal. Ja, das bringt uns aber auf einen weiteren, Aspekt. Ja. Also, mein Handy nicht stumm, bin ich eigentlich. Ja, erzähl erst mal weiter. Ich wollte noch was zum Brexit sagen. Würdet ihr sagen, also ich würde persönlich mal die These aufstellen, wenn 16- und 17-Jährige mit wählen hätten dürfen, dann wäre die Abstimmung, würde ich sagen, ganz anders verlaufen. Ich würde sagen, dann wäre also tatsächlich mehr für den Verbleib in der EU gestimmt worden, weil es ja eigentlich ein ziemlich knappes Ergebnis am Ende doch. Und ich denke, das hätte eben den Unterschied machen können. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten die bis 24-Jährigen nur 30% der Wahlbeteiligung, die auch die 25- bis 50-Jährigen hatten. Das heißt nicht, dass ein Drittel der Wähler bis 24 waren, sondern wie viel Prozent der Bevölkerung dass Gruppen zur Wahl gegangen sind, war halt deutlich weniger bei den... Du sprichst in Rätseln. Ich weiß. Also die Wahlbeteiligung ist einfach bei den Jugendlichen, zumindest in Großbritannien, sehr, sehr gering gewesen. Und ich denke, es hätte... Ja, und genau das wollte ich vorhin noch sagen, bevor ich angerufen wurde, das bringt uns auf einen neuen Aspekt. Und zwar ist die Jugend von heute politikverdrossen. Nein. Also, Jein. Und jetzt sag ich wieder... ja, das liegt halt wieder daran, weil ich mich mit Leuten also ich persönlich umgebe mich eher mit Leuten, die halt nicht politikverdrossen sind. Aber ich kenne auch welche, klar, die auf jeden Fall, oder die auch wirklich grenzwertige Meinung haben. Ich denke, es kommt darauf an, wie du politikverdrossen definierst. Sagst du jetzt, politikverdrossen ist, wenn man sich nicht für Politik interessiert, oder ist politikverdrossen, wenn du die Schnauze von der Politik voll hast? Nein, ich meine jetzt einfach mal, die haben keinen Bock auf Politik, die haben keine Ahnung von Politik, die haben keinen Turn auf Politik. Ich denke einfach, dass zumindest in unserem Alter noch relativ viele Leute sich einfach nicht mehr mit Politik auseinandersetzen, die einfach noch nicht reif genug dafür sind, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, die einfach andere Prioritäten in ihrem Leben haben. Zum Beispiel saufen, Nein. Du redest so richtig so von oben herab. Also das, also ich würde sagen, also nein, würdet ihr sagen, weil ich bin mir da jetzt absolut gar nicht sicher, ob das an der mangelnden politischen Erziehung vom Staat, also liegt. Weil, wenn man das überlegt, früher gab es dann irgendwelche Militärparaden und all sowas. Und es war ja ein großes Highlight eigentlich für alle Jugendlichen und alle jungen Menschen. Und sowas gibt es ja heute eigentlich nicht mehr. Es gibt, ich meine, kein Jugendlicher schaut die Nachrichten. Oder zumindest sehr, sehr wenig. Also ich denke, ja, total wenig. Okay. Und die lesen nicht die Zeitung und all sowas. Also der Anteil, der eben wirklich am also aktiv am politischen Geschehen teilnimmt, ist ja unfassbar gering. Und früher wurde, war es ja komplett anders, weil eben das politische, die Politik im Land wurde ja anders präsentiert. Also würde ich sagen, da besteht der Zusammenhang, dass eben Politik also nicht mehr so gezwungen ist. Also keiner ist wirklich gezwungen, eben an der Politik teilzunehmen. Er könnte auch einfach im Land leben, ohne irgendwas mit der Politik zu tun zu haben. Also ich denke, die aktuelle politische Situation, zumindest in Deutschland, erfordert recht wenig Aufmerksamkeit. Dadurch interessieren sich natürlich auch nicht so viele Jugendliche dafür, weil sie haben kein Problem mit der aktuellen Politik und deshalb auch kein Bedürfnis, irgendwie dagegen aufzustreben. Also ich finde, in Zeiten von Flüchtlingskrise etc., würde ich das nicht so sagen. Wo tangieren dich denn die Flüchtlingskrise direkt, persönlich? Also es gibt viele Jugendliche, die auf jeden Fall sagen würden, oh, ich will die hier nicht und so. Ja, aber wo trifft es sie persönlich? Wo machen sie direkt eine Erfahrung damit? Also es gibt schon viele Flüchtlinge in unserer Stadt. Ist ja auch nicht schlimm, also habe ich ja nichts gegen, finde ich super. Aber jetzt guck dir mal unsere Schule an, ja, wir haben zwei Integrationsklassen. Ja, genau, Intensivklassen heißen die, aber okay. Entschuldigung. Ja, genau, und da kommt man auch in den Kontakt mit denen. Aber das sind gerade mal 60 Schüler und... Nein, nicht mal. Dann halt nicht mal 60 Schüler und wenn man die sieht, man sieht ihnen jetzt nicht direkt an, dass sie Flüchtlinge sind. Ja, okay. Und jetzt gehen wir back to topic. Das heißt, du hast kein wirkliches aktuelles Thema, das dir als Jugendlicher das Verlangen gibt, gegen die Regierung aufzustreben. Anders als zum Beispiel während der Montagsdemos in der DDR. Da hatten Leute ein Problem mit der Regierung, sie waren direkt betroffen, sie konnten keine Bananen kaufen. Fuck. Da will ich auch auf die Straße gehen. Und dann sind sie auf die Straße gegangen und haben sich politisch engagiert. Aber heute gibt es halt einfach kein Problem, dass die Jugend von heute dazu bewegen würde, sich wirklich für Politik zu interessieren, sich zu engagieren. Und das in Kombination mit dem Trend der sozialen Medien, dass viele Leute einfach keine Zeitung mehr lesen, sondern sich über die sozialen Medien informieren und dann auch... Ist ja besser als gar nicht. Ja, aber anscheinend hat es ja keinen Einfluss, weil ja, aber trotzdem noch, du, Achtung, Studie, die Shell-Jugendstudie hat einen Wert von 2005 rausgefunden, die 12- bis 25-Jährigen, von den 12- bis 25-Jährigen würden sich 41% als politisch interessiert bezeichnen. Ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, wenn man in den sozialen Medien nur die Headlines, also die Schlagzeilen liest, dann hat man keine, kann man sich daraus nicht wirklich eine politische Meinung bilden. Und wenn man nicht die Geduld hat oder das Interesse, wirklich die Artikel auch noch zu lesen, sondern stattdessen lieber sich anguckt, was dein bester Kumpel schon wieder für ein nices Meme gedroppt hat. Okay, aber jetzt mal auf das Einzige, was du gesagt hast. Du sagst, die Jugend ist nicht politisch interessiert, weil es kein Problem gibt. Ja. Für das, aber da, dann, das ist doch eigentlich, ist, es ist doch gut, dass es kein Problem gibt, für das sich nur auf die Straße gehen, weil dann gibt es kein Problem. Und deswegen musste man doch eigentlich einfach, der würde ich sagen, dann muss der Staat aber auch darauf achten, dass er die Jugend mehr in die Politik mit reinbezieht und mehr Möglichkeiten gibt, da irgendwas zu machen. Also durch irgendwelche Stammtische oder sowas, die gehalten werden, wo man sich halt mit anderen Jugendlichen unterhalten kann und ein bisschen diskutieren kann. Oder man trifft sich mit Politikern und all sowas. da muss es einfach, aber das Angebot ist halt einfach nicht da. Also erstmal würde ich sagen, vielleicht nimmst du es aber nicht wahr. Na, du, also weißt du von sowas? Schon wieder nur. Also ich würde erstmal sagen, nur weil es kein Problem gibt, für das viele Leute auf die Straße gehen und dagegen protestieren, heißt es nicht, dass es keine Probleme gibt. Das würde ich auch sagen. Also zum Beispiel haben wir heutzutage das Problem mit dem Klimawandel. Wenige Leute gehen dafür auf die Straße, um zu protestieren, aber es ist trotzdem ein großes Problem in unserer Gesellschaft, wo sich auch die Parteien teilweise sehr stark unterscheiden. Und ich denke, das ist trotzdem ein Problem, dass nur sehr wenige Jugendliche wirklich dazu bringt, sich für Politik zu interessieren. Aber das liegt ja daran, dass sie dadurch nicht so direkt betroffen sind. So, die merken ja die unmittelbaren Folgen davon nicht. Ach so, ja, das ist eine Aussage. Genau. So, dann sind wir uns ja einig. Das ist schön. Aber nichtsdestotrotz sollte man die Jugend mehr in die Politik reinziehen. Wie? Ja, aber es ist wie halt ist schwer. Du kannst. Natürlich ist es schwer, aber ich würde sagen, dass man einfach mehr Vertrauen in die Jugend haben sollte. Ja, wie sollte man denn die Jugend? Darf ich ausreden? Ich finde einfach, man sollte mehr. Man sollte mehr. Das wird überhaupt nicht unterbrochen. Ich wollte noch weiterreden. Ich habe noch eingeatmet. Entschuldigung. Wo ich stehen bin. Wir cutten einfach. Also, Jungs. Nein, jetzt. Das hätte jetzt eigentlich nicht so zwingend cutten müssen. Alter, das war schon sauer gerade. Hey, warum sagst du einfach, unterbreche ich dich? Ja, weil du mich unterbrochen hast. Du hast nicht mehr geredet. Ich habe eingeatmet. Sorry. Nein, mach einfach weiter. Okay. Du, Dad. Fuck, das muss ich jetzt nochmal machen. Das hast du nochmal gefragt. Deswegen wollte ich Pause machen, damit das ich nochmal anhören kann. Aber nein, stopp! Was hab ich dir nochmal gesagt? Lass mich denken, ich muss irgendwie spielen. Das war ein Jugendmann. Ja, wir hören. Das Vertrauen in die Jugend fehlt nun mal einfach. Ich würde. Nein, Junge! Hä? Jetzt fang. Ja, dann. Ja, okay! Ich würde halt einfach vorschlagen, dass. Der Tilt ist real. Ich glaube, wir sind nicht so gemacht für lange Podcasts. Ich würde einfach. Nein. Jetzt 3, 2, 1. Woher willst du eigentlich wissen, was das Richtige ist? Wenn da so 20.000 so Ausschläge sind. Das letzte halt. Ja, da ist sowas dran. Ich würde einfach vorschlagen, dass die Regierung mehr Vertrauen in die Jugend hat, weil sie sich aktuell vielleicht einfach ein bisschen ausgeschlossen fühlen. Also in meinen Augen ist es zumindest so. Ich bin 17 Jahre alt, ich habe einfach das Gefühl, dass ich an der Wahl teilnehmen könnte, von meinem Wissen her. Ich bin gut informiert, ich habe eine politische Meinung und trotzdem werde ich ausgeschlossen in gewisser Weise. Ich meine, als ob meine Meinung nicht keine Rolle spielen würde. Und da würde ich einfach vorschlagen, also ich bin grundsätzlich auf jeden Fall für das Wahlrecht ab 16 Jahren. Und dann, wenn ich mich halt so ausgeschlossen fühle, weil auch Bildungspolitik und sowas, das ist halt einfach alles nicht so präsent. Also die Jugend fühlt sich nicht einfach wirklich, die fühlt sich nicht wie ein Teil vom politischen System. Und deswegen, da denke ich, liegt das Problem. Ja, also ich stimme erstmal zu mit dem Wahlrecht ab 16. Allerdings würde ich sagen, mit der heutigen politischen Bildung kann man das nicht umsetzen. Wenn man in der Schule wirklich einsteigt mit dem politischen System der BRD erst in der Oberstufe, dann ist es zu spät. Dann können sich die Schüler bis sie das erste Mal wählen dürfen, noch nicht wirklich ein Bild darüber machen, wie sie denn wählen können. Aber in meinen Augen ist das kein gültiges Argument, weil es gibt Leute, die sind 40 Jahre alt, 50 Jahre alt, die haben weniger Ahnung als manche 16-Jährige, die jetzt noch nicht Schule jetzt das politische System der BRD gemacht haben und dürfen trotzdem wählen. Ja, ich sehe es ja genau wie du, aber ich finde, das Alter halt, das hat nicht viel mit dem politischen Wissen zu tun. Also, man könnte jetzt rein, also ich finde, ja, Emil, du hast recht, aber es gibt auch 16-Jährige oder, ja, 16-Jährige, die überhaupt keinen Plassen Dunst haben. Ja, es gibt was auch. Was überhaupt abgeht. Dann musst was oder wer Angela Merkel ist. Und Oder wer unser Bundespräsident ja, das ist. Auch und das Problem, bei denen ja, ist. Genau. Dann müsste man halt sowas machen wie, was weiß ich, einen Test, bevor man wählen darf. Nein, du musst einfach in der Schule. Das ist ja der falsche Ansatz. Mehr bilden. Du musst in der Schule früher und intensiver anfangen, über Politik zu reden. Aber manche Leute wollen es ja auch nicht lernen. Also die ist halt einfach null Interesse daran. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, was gegen meinen Vorschlag spricht. Einfach alle, die wählen wollen, müssen irgendeinen Wahltest machen. Nein, bevor sie das würde doch das ganze demokratische System aushebeln. So wir haben ein allgemeines und gleiches Wahlrecht und das würdest du damit aufheben. Genau, dann sagst du quasi... Das stimmt, ja. Damit würdest du halt die untere Bildungsschicht vielleicht auch ausgrenzen und all sowas. Also, ja, das stimmt. Angelo Merze hätte dann keine Chance mehr. Ja, der ist nicht so dumm, glaube ich. Der stellt sich nur so. Das sagen die meisten dumm, glaube ich. Ja, egal. Ja, also ich denke einfach, wenn du früher anfängst, Leute wirklich einzubeziehen, dann interessieren sie sich auch eher. Wenn du gefragt wirst, was denn passieren soll, und wirst du dann in irgendeinem Fall sagen, ja, ist mir scheißegal, was passiert, oder wirst du versuchen, dich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und deine Meinung durchzusetzen? Dass das einen Unterschied machen würde. Weil ich meine, es gibt ja Politikunterricht in der Schule und es gibt ja auch Jugendpolitik-Sendungen im Fernsehen und sowas, wo das halt alles ein bisschen attraktiver dargestellt wird. Und trotzdem sagt einfach der Großteil der Jugend, ja, es gibt doch einfach attraktivere Sachen für mich, die ich machen könnte in meiner Freizeit, als mich mit Politik zu beschäftigen. Erstmal, der Politikunterricht ist, denke ich, relativ für den Arsch. Also man redet halt nur für eine kurze Zeit wirklich über die verschiedenen Meinungen der Parteien. Man redet stundenlang darüber, wie das System in der Theorie aufgebaut ist, was für Sachen verhindert werden sollen. Aber man redet wenig darüber, was wirklich jetzt die einzelnen Parteien wollen und was aktuell anstehende politische Entscheidungen sind, die halt auch dann Schüler beeinflussen könnten. Sowas hängt aber auch stark vom Lehrer ab und von der Schule und also. Ja, aber der Lehrplan. Also ich würde sagen, ich habe guten Probiunterricht meistens genossen. Ja, aber trotzdem schreibt der Lehrplan nicht vor, dass aktuelle Themen einbezogen werden müssen. Und aktuelle Themen sind nun mal das Einzige, womit man eigentlich Schüler wirklich interessiert. Nein. Übrigens, Provi ist Politik und Wirtschaft, das gibt's nicht überall, nur nochmal. Ja, wollte ich nur nochmal sagen. Ja. Ich denke, da muss der Lehrplan ganz klar angepasst werden und da muss den Lehrern mehr Freiheit gegeben werden, dass sie wirklich mehrere Stunden in ihrem Unterricht nur aktuellen Themen widmen können. Aber also mir liegt der Lehrplan jetzt nicht vor, aber ich denke, dass ein großer Teil des Lehrplans wirklich aus Aktualität besteht. Nein. Und ich kenne viele, wirklich viele Leute, die das ändert nichts daran, ob es aktuell ist oder nicht, weil es gibt viele Leute, die interessiert es einfach überhaupt nicht. Und die haben dann, das ist denen dann komplett egal, ob es dann irgendwie, wie funktioniert also Wählen oder nein, was ist die Flüchtlingskrise. Genau das Problem, die Unattraktivität der Politik, wie du sagst. Also es interessiert einfach niemanden. Viele interessiert es einfach nicht. Also, und man muss halt auch, es muss einen interessieren, damit man sich, also es ist nicht einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Also, und man muss... Würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde sagen, also zumindest aus meiner Perspektive war es so, als ich 16 war, habe ich mich sehr wenig für Politik interessiert. Aber jetzt, wo ich auf das Alter zugehe, wo ich wirklich wählen kann... 17? Ich werde jetzt 18, das heißt, ich kann im Oktober wählen. Da fange ich an, mich mehr dafür zu interessieren. Ich überlege mir, was für Auswirkungen hat das wirklich, wen ich wähle. Weil ich möchte halt wählen und ich denke, es ist wichtig, dass ich wähle. Aber vielleicht ist aber das so schon das, halt was nicht alle. Du bist halt auch nicht, du bist ja auch nicht repräsentativ für die Jugend in dieser Hinsicht, würde ich das sagen. Das ist ja jetzt auch immer eine Frage. Sind wir repräsentativ für die Jugend? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich würde sagen, ist überhaupt jemand repräsentativ für die Jugend? Nein. Es gibt eben diese zwei Pole. Es gibt einmal die sich gar nicht für Politik interessieren. Und es gibt die sich schon für Politik interessieren. Und dazwischen gibt es halt... Nein, es gibt eben die sich dann auch noch politisch aktivieren. Das sind dann die beiden Pole. Und dazwischen... würde ich mich zumindest persönlich irgendwo ansiedeln. Also ich interessiere mich für Politik, aber ich mache jetzt eigentlich nichts Politisches irgendwie in meiner Freizeit oder sonst irgendwas. Aber ich denke auf jeden Fall, dass der Großteil der Jugend eher an dem Pol liegt, der sich eben gar nicht für Politik interessiert. Und da muss man dann irgendwie angreifen. Da muss dann irgendwie also einfach eine interessantere Aufklärung machen, eine interessantere Nachrichtenerstattung und sowas, weil es ist einfach zu langweilig. Also der Großteil woran macht das ja nicht, also 41%. Wie? Ist es dein Ernst? Woran liegt es denn? Er hat geredet und wir wollten gleichzeitig anfangen. Ich hab die ganze Zeit schon so gesagt. Ja, ich auch. Jetzt. Alter, ey, du tätest mich zu lange. Well, that escalated quickly. Okay. Ja, aber ich meine, ich habe ja vorhin die Studie da, von der Studie da erzählt, 41%, ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Großteil der, also 41% interessieren sich und ich meine, 59. Ja, das heißt, genau, der Großteil sind ja 59%. Ah, okay, aber das ist jetzt nicht so eine, also ich habe ehrlich gesagt mit weniger Leuten gerechnet, die sich für Politik interessieren. Ich denke, es ist schwer. Aber es sind immer noch zu wenig. Ja, es ist zu wenig und ich würde vor allem mal sagen, sollten eigentlich 100% sein. Woran liegt es, dass sich so wenige für Politik interessieren? Ich sage einfach, dass die Nachrichtenerstattung nicht spannend genug ist, dass die Jugend dann sagt, ich kann meine Zeit auch besser nutzen, das unterhält mich nicht. Und heute, es geht alles um Unterhaltung, es geht immer nur um Unterhaltung in der Jugend. Ist denn eine unterhaltende Nachrichtensendung wirklich gut? Naja, ich meine... Wenn der Hauptzweck einer Nachrichtensendung dann im Prinzip ist, zu unterhalten... Nein. Darum geht's ja nicht. Man muss es einfach ein bisschen jünger gestalten, damit es nicht so verkrampft wirkt und nicht so alt und all sowas. Also so eine Tagesschau ist ja nichts, was eine junge Person ansprechen soll. Das sind ja. Naja, ich denke schon, dass die Tagesschau sehr neutral gehalten. Aber es ist neutral, aber neutral reicht nicht. Für die Jugend zumindest nicht. Man muss natürlich nicht die Tagesschau jetzt komplett irgendwie krempeln. Aber halt irgendwie eine Alternative für die Jugend, würde ich sagen. Wo halt Nachrichten vermittelt werden und gleichzeitig das eben nicht so eintönig ist und auch nicht so, vielleicht auch ein bisschen einfacher zu verstehen oder sowas, weil natürlich in der Tagesschau muss man natürlich auch im politischen Bilde sein, um überhaupt zu verstehen, was dann da mitgeteilt wird. Ja, das stimmt, ja. Also ich denke halt, wenn man es wirklich vereinfacht für Jugendliche und ansprechender gestaltet, dann geht irgendwann die Essenz verloren. Also was bringt es, wenn du dir jetzt anguckst, was so gerade passiert und das ist total vereinfacht, im Prinzip so weit vereinfacht, dass du dir nicht mal mehr wirklich eine Meinung bilden kannst, so dass es dann aber halt jeder versteht. Ja, aber es muss ja jetzt nicht so extrem sein. Dann versteht es aber nicht mehr jeder. Vermutlich. Das heißt, du musst ja was dazwischen finden. Und ich denke, das ist möglich. Dann erreichst du trotzdem immer noch nicht die Leute, die wirklich nichts mit Politik am Hut haben. Ja, dann musst du das eben in die Schulen bringen und also. Genau, dann musst du den Unterricht verändern. Das ist das, was ich vor 10 Minuten gesagt habe. Nein, du musst. Das. Ich weiß nicht, inwiefern es zum Aufgabenbereich der Schule gehört, die Schüler eben politisch aufzuklären, aber als auch in der Hinsicht auf Parteien und all sowas. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt im Aufgabenbereich der Schule liegt. Und ich weiß auch nicht, inwiefern, weil der Lehrer entscheidet da halt so viel. Der Lehrer kann da teilweise so viel von seiner eigenen Meinung mit reinbringen, dass es halt wieder gefährlich ist. Weil die politische Willensbildung muss ja irgendwie schon unabhängig von eben ist schon unabhängiger passieren, in meinen Augen. Ja, wenn man das unabhängig von einem Lehrer macht, dann gibt es ja niemanden mehr, der wirklich motiviert dazu. Also ich denke, der Lehrer muss im Prinzip Diskussionen anregen unter den Schülern, wo er dann aber auch quasi die Schüler, die zu sehr ins Detail gehen, die zu sehr das verkomplizieren, dass er die Schüler stoppt, um so den anderen Schülern, die vielleicht nicht so interessiert sind, noch ein bisschen den Einstieg ermöglicht. Und ich denke, dadurch kann schon sehr, sehr viel gewonnen werden, wenn man halt wirklich den Raum lässt für solche Diskussionen. Wenn man wirklich alle Schüler einbindet in diese Diskussion. Was hältst du davon? Pflichtveranstaltungen, wo Schüler sich mit Personen von Parteien treffen, und einfach nur mit denen reden über Politik. Und dann kann so gleichzeitig eben die politische Meinung, also die politische Agenda der Parteien in die Jugend gebracht werden und in die Köpfe der Jugend und gleichzeitig vielleicht auch so ein politisches Interesse gebildet werden, wenn dann vielleicht noch Diskussionen zwischen den einzelnen Parteimitgliedern und den Schülern entstehen. Wenn, ich denke, das ist eine gute Idee, wenn die Leute, die die Parteien vertreten, dafür ausgebildet werden, mit den Schülern zu arbeiten. Das kann man ja machen, das ist ja... aber ich denke halt, wenn jetzt ein normaler Parteivertreter in eine Schule kommt und dort anfängt, eine Diskussion zu führen. Naja, das ist ja sein Beruf in gewisser Maße, mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen zu reden und seine eigene Meinung zu vertreten. Das ist ja eigentlich dein Beruf. Also ich meine, da muss man jetzt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ein Politiker noch ausgebildet werden muss. Worum es mir geht, ist, dass alle Schüler eingebunden werden. Wenn er, wenn jetzt einfach Angela Merkel zu uns in die Schule kommen würde, um mit uns zu diskutieren, dann würde sie vor allem eine Diskussion mit denen führen, die politisch interessiert sind, die sich im Vorfeld damit beschäftigt haben, was ihre politischen Inhalte sind und die jetzt versuchen, sie quasi an die Grenzen ihrer Argumentation zu bringen, die ihr nicht ganz zustimmen und jetzt ihre Meinung selber durchsetzen wollen. Ich muss euch beiden zustimmen. Ein Schüler, der sich nicht wirklich für Politik interessiert vorher, kann damit nichts anfangen. Ja, aber da bringt auch keine Ausbildung was. Da bringt auch, ja. Doch, wenn, nein. Wenn der Parteivertreter dann seine Meinung erklärt, die erstmal grundlegend seine Meinung erklärt, alle Schüler mitnimmt und daraus dann halt eine Diskussion mit allen Schülern entstehen kann, dann ist so etwas gut. Wenn aber nur wenige Schüler dabei mitgenommen werden, ist es... Es reicht doch eigentlich, wenn man im untersten Niveau anfängt. Man fängt ganz banal an, wie, inwiefern eben Politik dich direkt betrifft, wenn man es verständlich macht. Und wenn man sich dann immer mehr steigert... Ja, dann sind aber wieder die beleidigt, sind aber wieder die gelangweilt, die sich halt wirklich die halt Ahnung haben. Man kann das auch so gestalten, dass sie eben nicht langweilen. Ich meine, wenn man damit früh anfängt, dann sind ja eh alle auf dem gleichen Stand. Ja, okay. In der 7. Klasse oder sowas, da unterscheidet sich ja nicht so stark das politische Interesse der Einzelnen. Weil in der 7. Klasse oder so, da ist es nun bei niemandem wirklich ausgeprägt. Also vielleicht schon vereinzelt, aber halt nicht wirklich. Und wenn man da anfängt dann eben, und dann kann man da, denke ich, auch allgemein Fortschritte erzielen. Vermutlich schon. Ja. Aber da muss man halt auch wirklich in der 7. Klasse anfangen, Politik mit den Schülern zu machen und nicht irgendwie Wirtschaft in der 7. Klasse, wie es jetzt zumindest bei uns war. Stimmt. Also, Fehler im Lehrplan, halten wir fest. Genau. Und ich denke, das ist auch ein Riesenproblem von unserer Generation, und zwar das Bildungssystem. Wir wachsen in einem System auf, in dem in 3 Leistungsstufen unterschieden wird und alle wollen im Prinzip in die oberste Leistungsstufe, in das Gymnasium. Dadurch fällt im Prinzip das Niveau im Gymnasium ab und trotzdem werden noch Haupt- und Realschüler sehr weit hinter den Gymnasiasten gelassen. Und ich denke, eigentlich sollte man den Weg zu einer Einheitsschule gehen, sodass alle Schüler auf einem gleichen Niveau unterrichtet werden. Aber das kannst du ja nicht machen. Also ich meine, wir... Doch, nein. Es gibt Modelle für die Umsetzung davon. In Australien zum Beispiel wird es gemacht. Genau. Ja, aber wenn du überlegst, in Deutschland, wie weit eben der Bildungsstand gefächert ist, wie willst du das denn umsetzen? Halt auch eben... Ich denke nicht, dass es in Australien groß anders ist. Also, was halt auch in Deutschland ein sehr großes Problem ist, wenn jetzt ein Schüler einfach in Mathe total schlecht ist. Er schafft das Gymnasium also die Mathematik auf dem Gymnasium nicht, dann bleibt ihm keine andere Möglichkeit, als auf eine niedrigere Bildungsstufe zu gehen, entweder auf die Gesamtschule oder auf die Realschule. Und dadurch ist er, selbst wenn er, was weiß ich, in Deutsch oder Englisch relativ gut ist, ist er trotzdem noch hinter den anderen Schülern. Ja, aber im Endeffekt keine Möglichkeit, seine Stärken auszuarbeiten. Ja, nein. Also ich meine, er macht halt da irgendwie dann seinen Abschluss und dann kann er noch irgendwo anders ein Abitur machen oder sowas und dann kann er danach trotzdem immer noch eben seine Schwächen, seine Stärken halt irgendwie aus, ausarbeiten und dann da irgendwie einen Beruf wählen und sowas. Da hindert ja ihn ja nichts dran. Emil, also, wenn du in einem Fach unterfordert wirst, egal jetzt auf welcher Schulform, gehst du dann her und steigerst quasi das Niveau von dem Fach so stark oder lässt du dich einfach zurückfallen, machst so viel, wie du machen musst für eine halbwegs gescheite Note? Wenn ich wirklich interessiert bin, dann kann ich doch auch dabei bleiben. Also muss mich ja nicht zurückfallen lassen. Ich weiß nicht. Ich denke, dass ich zum Beispiel in Mathe relativ gut bin und ich fühle mich teilweise unterfordert. Und ich würde sagen, ich habe mich in Mathe zurückfallen lassen. Dann liegt es doch an dir. Ja, aber ich denke, ich bin kein Einzelfall. Und wenn man jetzt alle Schüler, die irgendwo eine Schwäche haben und in anderen Fächern gut sind, jetzt auf eine niedrigere Schulform stuft. Aber es liegt doch in deiner eigenen Verantwortung. Und ich denke jetzt nicht, dass du dazu gezwungen wirst, jetzt irgendwie dich da schleifen zu lassen. Du hast doch immer noch die Wahl, einfach zu sagen, ja, dann mache ich das halt unabhängig vom Unterricht oder sowas. Ja, aber Emil, wenn jetzt ein Schüler in einem Kurs mit einem niedrigen Niveau ist, dann entsteht trotzdem das Problem. Entweder er lebt nicht sein volles Potenzial aus oder er überfordert alle anderen Schüler in diesem Kurs. Naja, dann... Du gehst jetzt aber von scheinbar inkompetenten Lehrkräften aus, weil es ist komplett normal, dass der Leistungsbereich innerhalb eines Kurses unterschiedlich ist. Und da muss ja dann doch der Lehrer darauf achten, dass eben alle nicht überfordert oder unterfordert sind. Und dass der Leistungsstand unterschiedlich ist, das wird ja noch krasser, indem man eine Einheitsschule macht. Ja. Eine Einheitsschule, in der alle Schüler gleichmäßig gefördert werden, in der jeder Schüler einen individuellen Lehrplan bekommt, ist, denke ich, das teuer. Beste Szenario. Ja, aber ich denke, Bildung ist das eine der wichtigsten Ausgaben, die ein Staat haben kann. Ja, ja, das stimmt. Und da wird viel zu wenig investiert. Wenn man da kein Geld ausgibt, dann behindert man die Wirtschaft, man behindert den politischen Fortschritt, man behindert im Prinzip alle gesellschaftlichen Teile. Und ich denke, deshalb sollte Bildung die höchste Priorität haben. Ja, ja sowieso, klar. Aber das ändert nichts daran, dass ich am Bildungssystem, also mit den drei Leistungsstufen, oder wie du es vorhin gesagt hast, nichts ändern würde eigentlich an sich, weil eben jetzt vom allgemeinen Intelligenzstand her und all sowas, da sind Menschen nun mal unterschiedlich und auch unterschiedlich belastbar und also was. Aber und die alle jetzt in eine Schule zu stecken und dann vielleicht auch, also natürlich die Unterschiede zu fördern, also was, das, also sie hat in meinen Augen nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Also das ideale System, das ich mir vorstelle, ist im Prinzip, dass alle Schüler auf einer Schule sind und jeder kann in jedem Fach so schnell arbeiten, wie er möchte. Das heißt, einer ist zum Beispiel mit seinem Abschluss in Mathe nach 10 Jahren fertig und kann sich dann noch für seine Abschlüsse in Deutsch und Englisch 2 weitere Jahre zum Beispiel Zeit lassen. Das heißt, ein Schüler, der in Englisch sehr gut ist, kann ganz schnell damit fertig werden, hält keine anderen Schüler zurück und überfordert niemand anderen. Gleichzeitig jemand, der in einem Fach sehr schlecht ist, lässt sich einfach viel Zeit, behindert niemanden und ist auch nicht überfordert. Also ist jetzt natürlich alles sehr utopisch, aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in diese Richtung abschweifen. Ja, weil also unser Thema ist ja immer noch die Jugend von heute. Genau. Bildungssystem können wir ja nochmal in einer anderen Sendung sprechen. Ja. Ich hätte nochmal einen interessanten Punkt, um jetzt, also will noch irgendwas was zu dem Thema sagen? Das will jetzt gerade jemand? Nein. Und zwar, die Jugend von heute ist nun mal die Generation, die tatsächlich eine der größten Aufgaben vor sich hat, weil wir sind jetzt nun mal die, die sehr, sehr, sehr, sehr viel Ausgaben hat für Renten. Weil wir sind die, die die Babyboomer-Generation finanzieren muss und die Rente für die bezahlen muss. Und ich frage mich, ob wir dazu in der Lage sein werden, weil wir sind nun mal auch von der Menge her eine ziemlich kleine Generation. Es wird ja tatsächlich für Jahr sinkt die Geburtenrate ja sogar ein bisschen. Und wir stehen vor einer gewaltigen Verantwortung. Also wir haben gewaltige Ausgaben für Rente und sowas vor uns. Und vom Bildungsstand her bezweifle ich tatsächlich, denke ich, dass es problematisch werden könnte, da die Rentnergeneration zu versorgen. Ja, ja. Das ist schon so. Ich wüsste jetzt auch erstmal keinen konkreten Lösungsansatz. Also, tatsächlich, um das jetzt noch ein bisschen weiter auszuführen, das hat jetzt nicht nur was mit der schlechten Bildung zu tun oder sowas, weil sowas würde ja schon helfen, aber nun mal ist es auch so, dass wir eine Generation sind, die auch dann zum Teil zu einem nicht zu vernachlässigenden Teil aus Schülern besteht, die eben als Flüchtlinge in das Land gekommen sind. Und die werden tatsächlich in Deutschland ziemlich schlecht gebildet. Also das haben Studien auch ergeben und also was, dass die sehr schlecht gebildet sind. Und da muss man dann auch vielleicht mal angreifen, dass man eben sagt, dass man die besser bildet und eben auch aus die aus schlechteren Gesellschaftsschichten. Ja. Ja, da muss man ansetzen, denke ich. Aber danke, dass du mir zustimmst. Ich denke, wir können alle zu dem Thema nicht mehr viel sagen, gerade. Also, wie man sieht, wir haben eine Menge Aufgaben vor uns liegen als Jugend von heute und ich denke, in den nächsten Folgen unseres Podcasts werden wir diese Aufgaben auch noch weiter erläutern, natürlich auch die Probleme und wir hoffen, wir sehen uns, wir hören euch beim nächsten Mal wieder und bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.